den Deutschland kann Deutschland wieder überleben. Wir werden mit der erhobenen Arm weitergehen. Marschieren wir in die neue Zeit, zum Kampf sind wir immer bereit. Skinheads haben Ehre und Treue, Skinheads sehnen Kraft und Feuer. Rudolf hat man umgebracht, auf den Fehlern der Macht wird nicht gelacht. Dann werden wir unsere Willen brechen, wir werden sie hintereinander erstechen. Die Fahnen von uns werden gesprungen, es werden SS-Lieder gesungen. Marschieren wir in die neue Zeit, zum Kampf sind wir immer bereit. Skinheads haben Ehre und Treue, Skinheads, Skinheads, Kraft durch Feuer. Skinheads, Skinheads, Kraft durch Feuer marschieren.